Andacht vom 8.9.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Fragen und Antworten mit Reinhard und Matthäus. Wir beantworten wieder eure Fragen. Heiliger Geist, du bist der Geist der Weisheit. Wir bitten dich, dass du unsere Herzen und Münder öffnest, damit wir Antworten geben können, die direkt von dir kommen und die Leben von Menschen verändern. Ich habe beschlossen, eure Fragen regelmäßig zu beantworten. Die Gründe sind: erstens, die griechische Art, etwas zu lernen, ist eine falsche Weise. Die hebräische Mentalität geht anders. Da geht es um ein Beantworten von Fragen. Es gibt eine falsche Art, Fragen zu stellen. Die kritisierende Art, die immer davon ausgeht, dass der andere falsch liegt. Aber Paulus sagte, dass die Christen in Beröa besser sind als die anderen Gemeinden, weil sie nach der Lehre in der Bibel nachforschten, ob die Lehre wahr ist. Sie diskutierten nicht mit Paulus, sie hatten einen Hunger und eine Sehnsucht nach der Wahrheit. Zweitens, ich merke, dass ihr, die ihr Fragen stellt, verändert werdet, wenn wir eure Fragen beantworten. Außerdem stelle ich fest, dass durch eine Antwort oft hunderte Leben gerettet werden. Drittens, die meisten eurer Fragen sind gute Fragen. Fragen, die aus einem bitteren oder kritischen Herzen kommen oder danach fragen, was jemand in seinem persönlichen Leben tun soll, beantworte ich nicht. Erste Frage kommt von Annie. Ich möchte beten für Menschen und sehen, dass sie geheilt werden. Antwort von Reinhard. Zunächst einmal hast du mit dieser Aussage genau den Wunsch und das Herz Gottes ausgedrückt. Gott möchte, dass Menschen geheilt werden. Das ist das Erste, was ihr lernen müsst. Es ist immer Gottes Sehnsucht, dass Menschen geheilt werden. Erstens, wenn du in deinem Herzen nicht sicher bist, kannst du das nicht glauben. Zweitens, wir bitten Gott nie, dass jemand geheilt wird. Jesus hat das alles am Kreuz schon vollbracht. Ich spreche zur Krankheit, dass sie den Körper verlassen muss. In Matthäus 10 trägt Jesus seinen Jüngern auf, in Vers 8, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Wenn du einen Dämon austreibst, gehst du nicht zu Gott und bittest ihn, dass der Dämon geht, sondern du schickst den Dämon weg. Das gleiche ist es mit der Krankheit. Du befiehlst der Krankheit zu gehen. Drittens, alles funktioniert nur mit Glauben. Ohne Glauben wirst du nichts erreichen. Deshalb lerne, im Glauben zu gehen. Ich habe drei Quellen auf meiner Website und ich sage dir das nicht, weil ich etwas verdienen will. Sie werden dir helfen, im Glauben zu wachsen. Mein Buch Supernatural, mein Buch Faith und ein Glaubenskurs. Eine ernste Frage an Matthäus. Vermutlich leiden viele Menschen darunter. Und zwar: Ich bin katholisch, mein Mann ist evangelisch. Es fühlt sich bei uns an wie ein geteiltes Heim, weil wir in unterschiedliche Kirche gehen. Antwort von Matthäus: Das schmerzt mich sehr. Denn es hat vor allem mit der evangelischen Kirche hier in Brasilien zu tun. Sie betrachtet sich als die einzig wahre Kirche hier. Leider ist es so, dass die Mitglieder dieser Kirche häufig nicht einmal errettet sind. Weder die evangelische noch die katholische Religion rettet Menschen. Nur Jesu Werk am Kreuz rettet. Ich verstehe, dass das ein Problem in eurer Ehe ist. Aber ich rate euch, dass ihr miteinander redet. Sag zu deinem Mann: Schau, ich glaube an Gott und an Jesus Christus als Retter. Es gibt unterschiedliche Ausdrücke des Glaubens. Du identifizierst dich eher mit der evangelischen Weise, ich eher mit der katholischen. Die große Wahrheit aber ist, dass ihr inmitten dieser unterschiedlichen Praktiken herausfinden müsst, wo ihr in eurem Glauben gemeinsam gehen könnt. Und das ist Christus in uns. Christus ist der Grund, die Mitte, der Retter. Mit Christus wird sich eure Ehe gut entwickeln. Mein Rat für euch ist, lernt die andere Kultur zu verstehen. Schaut in der Bibel nach, ob es dort einen Rat gibt, dass man eher katholisch oder evangelisch sein sollte. Nein, gibt es nicht. Reinhard, da herrscht solch eine Arroganz. Warum sitzt ihr nicht zusammen in eurem Haus und lobt und preist Jesus Christus? Warum macht ihr ihn nicht einfach zu eurem Mittelpunkt und lasst ihn durch euch ausdrücken? Jemand fragt, wie komme ich ins Mentoring? Reinhard, klickt auf den Link in der Story auf Instagram. Thaisa fragt, wie sieht die vollkommene Beziehung aus, die ich mit Gott eingehen kann? Antwort von Reinhard. Diese Frage beantworte ich sehr gerne. Ich höre so viele Menschen sagen, verbinde dich mit deinem Schöpfer, geh in Beziehung mit Gott. Die Wahrheit ist, dass du mit Gott nicht in Beziehung treten kannst, außer durch Jesus. Hör mir zu. Gott ist gerecht. Er muss den Sünder als Sünder bezeichnen. Er muss den Sünder bestrafen. Stell dir vor, wenn ein unreiner Sünder den heiligen, reinen Himmel betreten würde. Wir stellen die falsche Frage. Wie kann der gute Gott Menschen in die Hölle gehen lassen? Ist die falsche Frage. Die richtige Frage ist, wie kann der heilige Gott erlauben, dass Sünder in den Himmel kommen? Auf diese Frage findest du die Lösung in Jesus. Er ist die perfekte Verbindung zwischen Gott und dir. Und ohne Jesus geht es nicht. Er macht dich gerecht, er trug deine Sünden, Gott nahm dich an, weil Jesus alles vollbrachte. Alles ist durch Jesus gelöst. Er ist die Verbindung. Wow, eine gute Frage für Matthäus von Suelin. Kann mein Wunsch zu einer Prophetie werden? Antwort von Matthäus. Zunächst einmal nein. Dein Wunsch wird und kann keine Prophetie werden. Aber es ist möglich, dass ein prophetisches Wort von Gott zu deinem Wunsch wird und sich dann erfüllt, sodass dein Wunsch zugleich eine Prophetie war. Das Problem ist, dass wir zu oft in dem leben, was uns anspricht. Wenn wir uns wünschen, was wir gerne möchten, denken wir oft, das sei eine Prophetie, weil wir es uns doch so sehr wünschen. Dein persönlicher Wunsch wird nie zu einer Prophetie werden. Aber wenn Gottes Wunsch für dich zu dem deinen wird, kann dieser Wunsch zugleich eine Prophetie sein. Ergänzung von Reinhard? Da müssen wir aufpassen. Deine eigenen Wünsche können dich sogar zerstören. Denn es sind irdische, selbstsüchtige Wünsche. Wir haben unser Leben ganz Jesus hingegeben. Deshalb haben eigene Sehnsüchte keinen Raum mehr in unserem Leben. Wie funktioniert das Gesetz der Anziehung? Es funktioniert in deinem Herzen. Aber es wird dein Leben zerstören, deshalb pass auf. Mache es, wie Matthäus sagte. Lass es von Gott in dich hineinfließen und laufe darin. Dann wird es gut sein. Eine Frage von Morino. Bist du sicher, dass jeder Mensch ein Leben im Wohlstand leben kann? Du sagst, Gott liebt es, wenn wir wohlhabend sind. Aber wie komme ich da hinein? Antwort von Reinhard. Hör mir zu. In den letzten Tagen habe ich viel über das nachgedacht, was Jesus im Vaterunser sagt. Ich glaube nicht, dass das ein Gebet ist, das man einfach aufsagen sollte, aber ich glaube, dass Jesus uns damit etwas aus dem Herzen des Vaters zeigen will. Eine Aussage hat mich sehr berührt: Befreie uns vom Bösen. Alles, was nicht überfließendes Leben ist, ist böse. Jesus sagte: Ich kam, um euch Leben zu geben, und zwar überfließend. Ein Leben in Armut ist böse. Jesus möchte, dass wir frei sind von Sorgen, wie wir unsere Nahrung oder die nächste Rechnung bezahlen können. Er möchte, dass wir frei sind von solchen Fragen. Armut ist böse. Versorgung ist heilig. Denk darüber nach. Schau, Gott hat mich in ein Haus gesetzt, das eine Villa ist. Es ist gigantisch. Er gab es mir einfach. Und gestern in meiner Zeit mit Jesus sagte Gott zu mir: Reinhard, ich möchte, dass du dieses Haus sehr gut verwaltest. Denk daran, du bist nicht der Eigentümer, du bist der Verwalter. Ich fragte: Jesus, wie kann ich es gut verwalten? Jesus antwortete: Erstens, nutze es, um mir zu dienen. Zweitens, nutze es, um es zu genießen. Drittens, erlaube nie, dass es dein Herz einnimmt. Schaut, ich lebe in einem unglaublich wunderschönen Haus mit einem perfekten Pool. Ich nutze es, um Jesus zu dienen. Ich genieße es und ich erlaube meinem Herzen nicht, dass mein Herz sich an dieses Haus hängt. Das ist überfließendes Leben. Fang einfach an, in diesem überfließenden Leben zu leben. Beende diese Lüge in deinem Herzen, dass Gott dich arm und unglücklich sehen will und wie du mit Sünde kämpfst. Weise jeden Kampf gegen Sünde zurück, denn Jesus hat sie besiegt. Weise jede Krankheit zurück, denn Jesus hat sie überwunden. Gott ist so ein guter Vater. Wenn ich meinen Kindern antun würde, was viele Menschen behaupten, dass Gott seinen Kindern antut, würde ich mein Leben im Gefängnis verbringen wegen Kindesmisshandlung. Denk darüber nach. Unser Herz glaubt nicht, dass wir ein gutes Leben verdienen. Das ist das erste Problem. Also, überzeuge dein Herz, dass Gott immer gut ist und dir überfließendes Leben geben möchte. Dann wirst du es erleben. Ich habe eine Frage von einer Frau aus unserer Gemeinschaft hier. Ich sehe sie heute Abend, aber Matthäus wird diese nette und prophetische Frage beantworten. Und zwar: Wie treffe ich weise Entscheidungen? Antwort von Matthäus: Jede Weisheit kommt vom Himmel. Der Herr selbst ist unsere Weisheit. Salomo wurde gefragt, was er sich wünscht. Er hätte sich alles wünschen können, aber er wünschte sich Weisheit, denn er wusste, dass alle Weisheit von Gott kommt. Deshalb sagte er in Sprüche 1, dass die Furcht des Herrn der Anfang aller Weisheit ist. Ich werde meine Antwort vereinfachen: Lebe in einer Beziehung mit Gott, der der Eigentümer aller Weisheit ist. Klar kannst du studieren und lernen, wie man gute Entscheidungen trifft. Sicher kannst du immer alle Umstände prüfen. Aber wenn du weise Entscheidungen treffen möchtest, musst du in einer engen Beziehung zu dem leben, der der Besitzer aller Weisheit ist. Deine Weisheit wird dann merkbar größer werden, denn du hörst Gott und setzt das Gehörte um, und du hörst wieder Gott und wendest das an. Du entscheidest selbst und merkst, dass das falsch war. Daraus lernst du wieder, und wenn du das so machst, wird deine Weisheit immer mehr zunehmen. Es gibt immer wieder Leute, die schreiben, sie werden mich eines Tages treffen. Hier ist eine sehr gute Frage. Kann ich das alles haben? Antwort von Reinhard. Ich werde euch jetzt schocken, Leute. Ich sage euch, wie viel ihr haben könnt. Gehen wir zurück zum Anfang der Bibel. Gott schuf einen vollkommenen Garten mit einer Versorgung, die unglaublicher und ungewöhnlicher war als alles jemals sonst gehabte. Er gab den Menschen, da gab es viel mehr, als die Menschen je brauchten. Und Gott sagte sehr klar, alles ist für euch, alles. Dann sagte er, esst nicht von diesem einen Baum. Das zeigt uns, wie viel wir haben können. Wir können alles haben, wofür unser Herz glaubt und was Gott oder sein Wort nicht verbieten. So einfach ist es. Kannst du einen Ferrari haben? Wenn dein Herz es glauben kann und wenn es nicht Gier ist, die dein Herz erfüllt, klar. Ein Ferrari in deiner Garage ist viel weniger gefährlich als ein altes, rostiges Fahrrad in deinem Herzen. Die Bibel sagt, liebt nie, nie, nie das Geld. Wenn du dein Gehalt von 1000 Reais im Monat liebst, wirst du in deinem Herzen nie weiterkommen. Aber wenn dein Herz für monatlich 1 Million Reais glaubt und das Geld nicht dein Herz einnimmt, ist das kein Problem. Warum verkompliziert ihr so vieles? Kann ich die schönste Frau der Welt heiraten? Wenn dein Herz es glaubt, bitteschön. Doch wenn sie keine Christin ist, dann nicht, weil die Bibel sagt, wir sollen nicht unter ein Joch mit Ungläubigen gehen. Es ist so einfach, Leute. Du kannst also alles haben, was dein Herz glaubt und die Bibel nicht verbietet. Nächste Frage. Ich weiß, dass ich meinen Glauben leben und danach handeln muss. Ich habe das früher mehr getan, jetzt nicht mehr. Momentan läuft alles ständig schief. Antwort von Matthäus. Ich denke, dass du deinen Glauben wie eine magische Formel zu nutzen versuchst. Jakobus sagt uns, dass wir nichts erhalten, weil wir falsch bitten. Er erklärt auch, was falsch bitten bedeutet. Nämlich, wenn wir aus unserem Fleisch heraus bitten. Wenn ich also meinen Glauben benutze, um zu versuchen, Dinge von Gott zu erhalten, die nicht in seinem Willen für mich sind, wird das nicht funktionieren. Wenn ich meinen Glauben benutze, um Dinge zu erreichen, die nicht im Plan Jesu für mich sind, wird es mir nicht gelingen, diese Dinge zu erhalten. Ich weiß nicht, was du machst, wenn du deinen Glauben umsetzt. Ich gebe mal ein einfaches Beispiel. Ich glaube, dass ich Wohlergehen in Gott habe. Ich leihe mir also Geld von der Bank und auch von meinem Bruder. Ich glaube, dass ich all die Zinsen bezahlen kann. Theoretisch handle ich im Glauben, denn ich erwarte, dass ich Versorgung erfahren werde. Aber unsere Versorgung vom Himmel hängt nicht von weltlichen Institutionen oder Ressourcen ab. Himmlische Versorgung findet übernatürlich statt. Dazu muss dein Glaube mit dem Wort Gottes und mit dem, was dein Herz glaubt, übereinstimmen. Sonst versuchst du, Gottes Versprechen und deinen Glauben wie eine Wunderlampe zu benutzen, um geschehen zu lassen, was du dir wünschst. Deshalb müssen wir im Grund unseres Glaubens mit dem Denken Jesu verbunden sein. Wir müssen unseren eigenen Wünschen und Vorstellungen sterben, um mit Jesus verbunden zu sein. Paulo Lopez stellt eine Frage, die vermutlich viele Menschen beschäftigt. Wie gehe ich mit Schuldgefühlen um? Ich denke immer, ich bin ein Sünder. Antwort von Reinhard. Ich muss dazu zwei Punkte anführen. Erstens, wenn du Jesus Christus nicht als vollkommenes Opfer für dich angenommen hast, bist du ein Sünder. Dann lebst du in Verdammung. Ich kenne dich nicht, deshalb muss ich das sagen. Wenn du dich sündig fühlst, weil du dir nicht sicher bist, dass dir deine Sünden durch Jesus Christus vergeben wurden, musst du zu Gott gehen und sagen: Gott, ich bin ein Sünder, ich bin verloren, aber ich danke dir, dass Jesus am Kreuz für all meine Sünden starb. Mit Glauben im Herzen nehme ich das an. Ich möchte nicht mehr der Herr meines Lebens sein. Ich möchte, dass du, Jesus Christus, der Herr meines Lebens bist, denn du hast für mich bezahlt. Ich nehme dieses Opfer für mich an. Wenn du dies tust, bist du kein Sünder mehr. Zweitens, ich kann mir aber auch vorstellen, dass du schon ein Christ bist, denn viele Christen kämpfen mit Schuldgefühlen. Ich sage euch warum. Die Kirche hat uns eine Lüge erzählt. Sie hat uns erklärt, dass wir Sünder sind, die durch Gnade errettet sind. Wenn dein Herz glaubt, dass du ein Sünder bist, der durch Gnade errettet ist, wirst du in deinem Herzen zwei schreckliche Folgen dieses Denkens vorfinden. Du wirst immer sündigen oder gegen Sünde kämpfen, denn Sünder sündigen, das liegt in ihrer Natur. Wenn du glaubst, dass du ein Sünder bist, wirst du Sünde nie überwinden können. Deshalb wirst du dich natürlich auch immer verurteilen, denn du erlebst dich ja als Sünder. Wenn du aber durch Jesus zum Glauben gefunden hast, bist du nicht länger ein Sünder. Gott sieht dich durch Jesus Christus als rein und heilig. Wenn du dich so siehst, wie Gott dich sieht, wirst du erstens aufhören zu sündigen und zweitens nicht mit Schuldgefühlen herumlaufen. Ändere deinen Herzensglauben, mein Freund. In Christus bist du eine neue Schöpfung. Du bist vollkommen, geliebt und rein. Und du brauchst nicht mehr zu sündigen. Marianne hat eine Frage. Ich habe nicht verstanden, warum du sagtest, dass Gott traurig ist, weil 10% der Menschen Christen sind. Fehlt Gott jemand? Reinhard, das muss ich beantworten, denn davon habe ich gesprochen. Es handelt sich um einen prophetischen Traum, den ich zweimal hatte. Vielleicht bist du traurig, wenn dir etwas fehlt. Bei Gott ist das nicht so. Er ist nicht traurig, weil ihm etwas fehlt, aber Gott hat Gefühle. Wenn seine Kinder nicht auf den Wegen gehen, die er für sie vorbereitet hat, macht ihn das traurig. Gott ist traurig, wenn seine Kinder selbstsüchtig sind und nur an sich denken und nicht auf ihn schauen. Ich habe eine Frage, die perfekt für dich ist, Matthäus. Und zwar, ich brauche ein paar Schlüssel, um das übernatürliche Leben in meiner Ehe leben zu können. Antwort von Matthäus: Ich muss erst einmal wiederholen, was Beziehung zu Jesus bedeutet. Manches muss man wiederholen, bis es ankommt. Ich habe mit vielen Menschen schon persönlich gesprochen und ich musste leider feststellen, dass viele Christen kein tägliches persönliches Gebetsleben im Austausch mit Jesus haben. Ich rede von Menschen, die über 10 Jahre im Glauben leben und nie gelernt haben, eine tägliche Beziehung zu Jesus im Gebet zu haben. Sie sind zwar Christen, aber ihr Leben ist ein Chaos. Sie sind immer unzufrieden und in ihrem Leben haben sie die gleichen Probleme wie Unerlöste. Ihre Kinder haben die gleichen Schwierigkeiten wie weltlich erzogene Kinder. Auch in Sachen Gesundheit, Finanzen oder Beziehungen unterscheiden sie sich in keinster Weise von ungläubigen Menschen. Sie haben nie gelernt, zu Jesus zu laufen, mit ihm zu gehen, auf ihn zu hören und eine persönliche Beziehung zu ihm zu haben. Ich möchte damit nicht sagen, dass wir in unserem Glaubensleben nie in Situationen geraten, wo wir Probleme haben. Aber wenn wir mit Jesus gehen, leben wir vollkommen anders. Ich werde das jetzt auf die Ehe beziehen, denn die Frage handelte von der Ehe. Warum muss ich zu Jesus gehen? Warum brauche ich die Beziehung zu Jesus? Weil er der Einzige ist, der all meine Wünsche und Sehnsüchte erfüllen kann. Weil nur er allein weiß, was ich brauche, sowohl finanziell als auch gesundheitlich oder in anderen Bereichen meines Lebens, auch emotional. Wenn ich nicht lerne, all meine Erfüllung in Jesus zu finden, werde ich all meine Bedürfnisse auf meinen Ehepartner übertragen. Meine emotionalen, sexuellen, finanziellen und sonstigen Wünsche. Und wenn mein Partner sie mir nicht erfüllt, wird es irgendwann keine Ehe mehr geben. Denn wenn ich die Befriedigung meiner Bedürfnisse nur vom Ehepartner erwarte, werden unsere Gespräche irgendwann nur noch voller Vorwürfe und Anklagen sein. Deshalb ist der erste wichtige Punkt in einer Ehe: Alles, was ich brauche, muss ich von Jesus bekommen. Nur dann kann ich zufrieden mit meinem Partner sein. Der zweite Punkt ist, wenn ich in Jesus zufriedengestellt bin, wenn ich diese Zufriedenheit an meinen Partner weitergeben kann, kann ich meinem Partner sehr offen und frei begegnen und auch aussprechen, wenn etwas in unserer Beziehung nicht stimmt. Wir müssen lernen, miteinander verbunden zu sein. Denn nun haben wir die Möglichkeit, miteinander zu sprechen, uns auszutauschen und Dinge zu verändern, ohne einander zu verurteilen. Wir werden zugleich Jesus immer ähnlicher und in der Ehe auch dem Partner. Ich denke, der dritte Punkt ist auch wichtig für eine Ehe. Ihr dürft nicht erlauben, dass eure Ehe zu eurer persönlichen Selbstverwirklichung benutzt wird. Denkt daran, ihr beide seid eins geworden. Nun müsst ihr auch in Einheit gehen. Ihr könnt euch nicht von eurem Partner abhängig machen und zugleich eure eigene Vorstellung von Selbstwert und Erfüllung leben. Sucht euren Wert gemeinsam in Jesus. Ich hätte dazu noch viel mehr zu sagen. Ich habe darüber schon gelehrt. Das findet ihr auf Instagram, allerdings auf Portugiesisch. Danke.